will eilenden Laufes vorüberfliehen, da hört er die Worte, sie sagen, jetzt wird er ans Kreuz geschlagen. Und die Angst beflügelt den eilenden Fuß, ihn jagen der Sorgen Qualen, da schimmern in des Abendrots Strahlen von Ferne die Zinnen von Syrakus. Und entgegen kommt ihm Philostratus, des Hauses redlicher Hüter, der erkennet entsetzt den Gebieter. Zurück, du rettest den Freund nicht mehr, so rette dein eigenes Leben. Den Tod erleidet er eben. Von Stunde zu Stunde gewahrt er mit hoffender Seele der Wiederkehr. Ihm konnte den mutigen Glauben der Hohn des Tyrannen nicht rauben. Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht ein Retter willkommen erscheinen, so soll mich der Tod ihm vereinen. Des rühme der blut'ge Tyrann sich nicht, dass der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht, er schlachte der Opfer Zweie und Glaube an Liebe und Treue. Und die Sonne geht unter, da steht er am Tor und sieht das Kreuz schon erhöht, das die Menge gaffend umstehet. An dem Seile schon zieht man den Freund empor, da zertrennt er gewaltig den dichten Chor. Mich, Henker, ruft er erwürget, da bin ich, für den er gebürget. Und Erstaunen ergreife das Volk umher. In den Armen liegen sich beide und weinen für Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge tränenleer, und zum Könige bringt man die Wunder mehr. Der fühlt ein menschliches Rühren, lässt schnell vor den Thron sie führen und blicket sie lange verwundert an. Drauf spricht er, es ist euch gelungen, ihr habt das Herz mir bezwungen. Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn, so nehmend auch mich zum Genossen an. Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. Das Grab im Busento von August von Platen, gelesen für LibriVox.org von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009. Das Grab im Busento. Nächtlich am Busento lispeln bei Cosenza dumpfe Lieder, aus den Wassern schallt es Antwort und den Wirbeln klingt es wieder. Und den Fluss hinauf hinunter ziehen die Schatten tapferer Goten, die den Alarich beweinen, ihres Volkes besten Toten. Allzu früh und fern der Heimat mußten sie ihn hier begraben, während noch die Jugendlocken seine Schulter blond umgaben. Und am Ufer des Busento reihten sie sich um die Wette, um die Strömung abzuleiten, gruben sie ein frisches Bette. In der wogenleeren Höhlung wühlten sie empor die Erde, senkten tief hinein den Leichnam mit der Rüstung auf dem Pferde. Deckten dann mit Erde wieder ihn und seine stolze Habe, daß die hohen Stromgewächse wüchsen aus dem Heldengrabe. Abgelenkt zum zweiten Male ward der Fluss herbeigezogen, mächtig in ihr altes Bette schäumten die Busento-Wogen. Und es sang ein Chor von Männern: Schlaf in deinen Heldenehren, keines Römers schnöde Habsucht soll dir je dein Grab versehren. Sangen's, und die Lobgesänge tönten fort im Gotenheere, wälze sie, Busento-Welle, wälze sie von Meer zu Meere. Ende von Das Grab im Busento. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Farbenstäubchen auf der Schwinge von August von Platen, gelesen für LibriVox.org von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009. Farbenstäubchen auf der Schwinge sommerlicher Schmetterlinge, flüchtig sind sie, sind vergänglich wie die Gaben, die ich bringe, wie die Kränze, die ich flechte, wie die Lieder, die ich singe. Schnell vorüber schweben alle, ihre Dauer ist geringe, wie ein Schaum auf schwanker Welle, wie ein Hauch auf blanker Klinge. Nicht Unsterblichkeit verlang ich, Sterben ist das Los der Dinge. Meine Töne sind zerbrechlich, wie das Glas, an das ich klinge. Ende von Farbenstäubchen auf der Schwinge. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Früh, wenn Tal, Gebirg und Garten von Goethe, gelesen für LibriVox.org von Rolf Kaiser Bochum, Deutschland, Januar 2009. Dornburg, September 1828. Früh, wenn Tal, Gebirg und Garten Nebelschleiern sich enthüllen und dem sehnlichsten Erwarten Blumenkelche bunt sich füllen, wenn der Äther wolkentragend mit dem klaren Tage streitet und ein Ostwind sie verjagend blaue Sonnenbahn bereitet, dankst du dann am Blick dich weidend, reiner Brust der großen Holden, wird die Sonne rötlich scheidend rings den Horizont vergolden. Ende von Früh, wenn Tal, Gebirg und Garten. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Handschuh von Friedrich von Schiller, gelesen für LibriVox.org von Inga Iversen. Vor seinem Löwengarten das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz, und um ihn die Großen der Krone, und rings auf hohem Balkone die Damen in schönem Kranz. Und wie er winkt mit dem Finger, auf tut sich der weite Zwinger, und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt, und sieht sich stumm ringsum, mit langem Gähnen, und schüttelt die Mähnen, und streckt die Glieder, und legt sich nieder. Und der König winkt wieder. Da öffnet sich behend ein zweites Tor, daraus rennt mit wildem Sprunge ein Tiger hervor. Wie der den Löwen erschaut, brüllt er laut, schlägt mit dem Schweif einen furchtbaren Reif und drecket die Zunge, und im Kreise scheu umgeht er den Leu grimmig schnurrend. Drauf streckt er sich murrend zur Seite nieder. Und der König winkt wieder. Da speit das doppelt geöffnete Haus zwei Leoparden auf einmal aus. Die stürzen mit mutiger Kampfbegier auf das Tigertier. Das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen, und der Leu mit Gebrüll richtet sich auf. Da wird's still. Und herum im Kreis, von Mordsucht heiß, lagern die greulichen Katzen. Da fällt von des Althahns Rand ein Handschuh von schöner Hand zwischen den Tiger und den Leun mitten hinein. Und zu Ritter Delorges spottender Weiß wendet sich Fräulein Kunigund. Herr Ritter, ist eure Lieb so heiß, wie es mir schwört zu jeder Stund? Ei, so hebt mir den Handschuh auf. Und der Ritter in schnellem Lauf steigt hinab in den furchtbaren Zwinger mit festem Schritte, und aus der ungeheuer Mitte nimmt er den Handschuh mit keckem Finger. Und mit Erstaunen und mit Grauen sehen's die Ritter und Edelfrauen, und gelassen bringt er den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, aber mit zärtlichem Liebesblick, er verheißt ihm sein nahes Glück, empfängt ihn Fräulein Kunigunde. Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht. Den Dank, Dame, begehr ich nicht. Und verlässt sie zur selben Stunde. Ende von Der Handschuh. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Jäger aus Kurpfalz. Vom Haus Geistlichen des Erbförsters Friedrich Wilhelm Utsch. Gelesen für LibriVox.org von Dirk Weber-Reinberg. Ein Jäger aus Kurpfalz, der reitet durch den grünen Wald, er schießt das Wild daher, gleich wie es ihm gefällt. Juja, juja, gar lustig ist die Jägerei, all hier auf grüner Heid, all hier auf grüner Heid. Auf, sattel mir mein Pferd und leg darauf den Mantelsack, so reit ich hin und her, als Jäger aus Kurpfalz. Juja, juja, gar lustig ist die Jägerei, all hier auf grüner Heid, all hier auf grüner Heid. Hubertus auf der Jagd, der schoss ein Hirsch und einen Has, er traf ein Mägdelein an, und das war 18 Jahr. Juja, juja, gar lustig ist die Jägerei, all hier auf grüner Heid, all hier auf grüner Heid. Des Jägers seine Lust, den großen Herren ist bewusst, jawohl, jawohl bewusst, wie man das will prätschuss. Juja, juja, gar lustig ist die Jägerei, all hier auf grüner Heid, all hier auf grüner Heid. Wohl zwischen seine Bein, da muß der Hirsch geschossen sein, geschossen muß er sein, auf eins, zwei, drei. Juja, juja, gar lustig ist die Jägerei, all hier auf grüner Heid, all hier auf grüner Heid. Jetzt reit ich nimmer heim, bis daß der Kuckuck Kuckuck schreit, er schreit die ganze Nacht, all hier auf grüner Heid. Juja, juja, gar lustig ist die Jägerei, all hier auf grüner Heid, all hier auf grüner Heid. Ende von Der Jäger aus Kurpfalz. König Wein von Wilhelm Müller, gelesen für LibriVox.org. König Wein. Der König, dem ich diene, als treuer, tapferer Held, er ist der größte König in Gottes weiter Welt. Die Fahne, der ich folge, sie ist ein grüner Zweig, der weht vor allen Schenken in meines Königs Reich. Ich trage seine Farbe in meinem Angesicht, auf Kragen und Rabatten sieht unser König nicht. Hochrot ist seine Farbe, glänzt wie ein Edelstein, die Farbe unserer Feinde hat matten, bleichen Schein. Ihr General und König wird Durst auf Deutsch genannt, zieht sengend und verbrennend durch unseres Königs Land. Bibamus e Bibamus ist unser Feldgesang, und unsere Schlachttrompete ist voller Gläser Klang. Auch fehlen nicht die Trommeln, auch donnert mancher Schuss, wir schlagen auf die Tische und stampfen mit dem Fuß. Wir haben scharf geladen und führen gut Gewehr, Kanonen sind die Flaschen, von edlem Safte schwer. Wohlauf zum Siege, die Nase und der Bart sind besser als im Helme, in einem Glas bewahrt. Und wirft ein Hieb mich nieder in diesem wilden Strauß, ich schlafe jede Wunde in wenig Stunden aus. Heil dir, mein großer König, heil dir und deinem Thron und allen treuen Brüdern in deinem edlen Fron. Ende von König Wein. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Dies Labyrinth von Brücken und von Gassen von August von Platen, gelesen für LibriVox.org von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009. Dies Labyrinth von Brücken und von Gassen, die tausendfach sich ineinander schlingen, wie wird hindurchzugehen mir je gelingen, wie werde ich je dies große Rätsel fassen? Ersteigend erst des Markusturms Terrassen vermag ich vorwärts mit dem Blick zu dringen, und aus den Wundern, welche mich umringen, entsteht ein Bild, es teilen sich die Massen. Ich grüße dort den Ozean, den Blauen, und hier die Alpen, die im weiten Bogen auf die Laguneninseln niederschauen. Und sieh, da kam ein mutges Volk gezogen, Paläste sich und Tempel sich zu bauen auf Eichenpfähle mitten in die Wogen. Ende von Dies Labyrinth von Brücken und von Gassen. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Panther von Rainer Maria Rilke. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe, und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt